besten Musik. Radio Regenbogen. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey! Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Hey, Nachtschwärmer! Jetzt kommt's gleich ganz dick. Hit me! No problem! Jetzt geht's los hier! Believe in love after love. Und da sind doch jetzt wirklich die allergrößten Knaller drin jetzt. Das muss ganz einfach sein, Nachtschwärmer. Zwischenzeitlich grüße ich auch alle Internetfreunde. Wir treffen uns im Chat, entweder im Regenbogen-Chat oder im Charlie 2000-Chat. Die habe ich beide hier im Auge. Jetzt machen wir erst eine kleine Werbung, dann wollen wir es wissen. Die überfallen mich wieder mit Grüßen hier. DJ Rockhound wird gegrüßt. LJ Thomas alias Stift. DJ Albi, bekannt auch Q, Geheimname Q. Dann Bienchen wird gegrüßt, Mutti und Andi. beat is a bass drum, groovy percussions, a fat bass line, and claps. Claps. Ja, kaum habe ich mit ihm gesprochen, schon trumpft er hier auf. Al, was ist wieder los? Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, ja. Und keiner kam auf die Idee, mich von allen Steuern zu befreien. Du zahlst sowieso keine, Al. Wir fragen deine Frau, mal sehen. Ja, ja, er ist Schuhverkäufer. Und die Haare gehen ihm aus. Und der Dusche erkennt er nicht, wenn er drüber stolpert. Siehste. Und er hat diesen furchtbaren Ausschlag am Hintern. Hey, was Neues? So, jetzt ist er hier, DJ Sacking, die ganz neue. Mix. Da kommt er wieder zu seinen Wurzeln zurück, wie damals bei Braveheart. Hey! Ghost.

Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. House Music. Check Only House Music, auch ganz neu, 23 Uhr und 8. Hallo, Nachtschwimmer. Let there be house. Jetzt ist klar wieder Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Ja, Only House. Ist schon gut, ist schon gut. Let there be house, and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, house music. But I am not so selfish, because once den muss ich jetzt abdrehen hier, der gibt keine Ruhe. 7878 9 7879. Roger, Major. Wir suchen wieder 5 in der Breten. 0138 Major, Major. 8000. More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all the time. Power Station. Jetzt. Yeah. Weiter. Na, den kennen wir doch, ist ein alter Bekannter. Wir haben 23.17 Uhr. Er hat es nicht kapiert vorher mit der Blondine mit dem Autoschlüssel stecken lassen und so. Er. Das war so. Ich erkläre das nochmal. Weil das war ja, hätte nur deines Tochter sein können. Die eine Blondine steht außen und versucht mit einem Draht aufzumachen, er. Kommst du mit, ja? Und drinnen sitzt eine andere Blondine und ruft links, rechts. Und dann kam der Hammer, dann ruft sie noch. Hey, mach schneller, es fängt gleich zu regnen, wir müssen verdeckt zumachen. Jetzt hat es kapiert. Erl, ist jetzt der Groschen gefallen. Ja, Erl. Erl. Also, jetzt hat es wirklich getut. Ha? Oh, komm, Erl. Erl, halt dich zurück. Unmöglich wieder. Hallo, Christopher aus St. Leon Roth, ja? Hallo. Ich brauche von dir 5 in der Briten. Einmal Eiffel 65. Genau. Sascha. Ja. Whitney Houston. Ja. Captain Jack. Ja. Und Music Instructor. Hey, das ist es. Das gibt eine CD für dich. Just closed the deal of his life wearing yellow ducky pajamas. From the top of the Empire State Building, the number one most requested song. A huge Kenmore 18 cubic foot top mount refrigerator is just $999.99. setzen Sie sich ganz entspannt auf einen Stuhl. Oder legen Sie sich ganz bequem und entspannt auf eine Couch oder ein Bett. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Lied, das Sie gleich hören werden. Dieses Lied werden Sie im Laufe der nächsten Zeit immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Konzentrieren Sie sich. Wir haben 23:38 in wenigen Sekunden und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Das ist auch ziemlich neu, DJ Doc Entspannungstherapie von Reactor Records. Hey! Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Was sag ich, der Knaller, der Überhammer? Das ist die aktuelle Meteor 7 Nachtschwärmer. Sonar Impuls nennt sich der Song. Und er hat was, oder? 23:47 Uhr. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, ihr kennt gefälligst mehr Dampf. Total verrückt. 1, 2, 3, 4, Radio. Radio. Radio Regenbogen. und die Tiere. Feuer und Wasser. Dann betrachtete er seine Schöpfung. Und er sah, dass es gut war. Dann wollte Gott tanzen. Sind wir wieder. Komm in, Mr. DJ. Ready? Hey Al, sag mal hallo zu Nachtschwärmern. Hey Nachtschwärmer, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Al. 0:10. Das ist DJ Energy aus dem Jahre 97. Musikalisch noch ganz rum. Soll einer sagen, er kennt DJ Energy nicht. Hier, der aktuelle. Und damit grüßt Charlie in die Schweiz. Jetzt sage ich Hallihallo zum Christian nach Frankenthal. Huhu. Hallo. So, hast du eine Party da hinten? Ich höre Leute. Nö, nur meine Freundin noch da. Aha, gut. Jetzt brauche ich von dir 500 Breden, bitte. Nina Hagen. Captain Jack. Bonnie M. Run DMC. Und Chills. Es ist zwei falsch, aber ich lasse gelten. Hallo Frankenthal, Nina Hagen war nicht dabei. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Das klingt sogar das Frühstück sei, dann tut sich das Büro. Oh, oh, oh, oh. Das ist die neue von 3-in-1, Pearl River. Er regt die Diskussion hier wieder mit meinem Schuhverkäufer und er meinte, er sei Elektriker. Wir haben nämlich hier ein bisschen Kabelprobleme, da habe ich ihn gebeten, da ein bisschen was umzuändern. Peggy, was meinst du? Naja, in der Anleitung steht, dein Kind schafft es in 3 Wochen. Also schätze ich 6, 8 Monate. Also, das Oktoberfest, das ist feines Christ. Brandneu, die neue Kai Tracid. Hightresset, der aktuelle, wir haben 0 Uhr und 37 in wenigen Sekunden. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann! Gleich wieder volle Stunde. Aktuelles ist angesagt und dann ist der liebe Charlie gleich wieder da. Ich hatte ihn ja gebeten, zu Peggy hochzugehen. Ja, geh mal zu Peggy, komm, dass ich meine Ruhe habe hier. Zum 37., 38. und 39. Mal? Nein, nein, nein. Komm, Al, es ist doch deine Frau. Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was Sie denn? Will wahrscheinlich Sex. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte, der Action-Freitag. Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for has arrived. It's now time to prepare your mind and your body for explosive entertainment. Welcome. Welcome. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. We'll be right back. Die Aufgabe. Starke Leistung, einschalten und sofort loslegen. Jetzt geht's los. Vollste Konzentration. Instrumente okay. Das ist unser Erfolg. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht.